If you are not ready, get ready. Moment mal. Strand? Meer? Wer? Mit so Geier komme ich nur auf eine Insel. Moment. Erinnerung. Was war das Letzte, was ich mich erinnere? Ich bin aufgestanden und gegangen. Und das war's. Wie? Oh Gott. Andy, wie lange war ich unterwegs? 4 Monate, was zum Geier? Okay. Ja. Dann kann ich ja auch zurückgehen, ne? Oh Mann. Wie zum Geier komme ich auf die Insel? Hm. Was zum Teufel? Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Hört ihr das? Es ist so ruhig. Da fehlt doch was. Richtig, die Musik. Wer mich kennt, weiß, dass Musik für mich verdammt wichtig ist. Und natürlich ist Musik auch in einem Videospiel wichtig. Deswegen geht es in diesem Podcast einzig und allein um großartige Musik aus meines Erachtens großartigen Videospielen. Fangen wir gleich an mit einem absolut genialen Track, und zwar aus dem Deus Ex Human Revolution Soundtrack. Der wurde komponiert von Michael McCann und das ist das Intro daraus und es ist absolut herrlich. Richtig geiles Ding. Ich persönlich finde Human Revolution absolut großartig. Ich finde es eins der besten Spiele, die je gemacht wurden. Ich mag auch den zweiten, also in den nächsten Teil davon, Mankind Divided, ist leider ein bisschen untergegangen, aber dennoch zwei sehr großartige Spiele, großartige Musik. Und ja, dann will ich einfach nicht weiter drum rumreden, hört es euch einfach an, weil der Titel ist absolut genial. We'll be right back. Kommen wir jetzt zu einem Titel, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar zu dem Main-Theme aus einem meiner Erachtens besten Spiele aller Zeiten, und zwar Mirror's Edge, dem ersten Mirror's Edge. Ich mag auch das zweite, ich mag auch Catalyst, aber Mirror's Edge 1 liegt mir persönlich gesagt immer noch sehr, sehr am Herzen, weil die Atmosphäre in diesem Spiel, das Spiel selber, dieses Free-Running, die Möglichkeit, dass du das komplette Spiel durchspielen kannst, ohne auch nur einen einzigen Kerl umzunieten, ist einfach nur herrlich. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe die Atmo, ich liebe diese Stadt, ich liebe den Hauptcharakter und vor allem liebe ich die Musik. Komponiert wurde dieses Stück von Magnus Birgersson und ohne weitere Umschweife einfach mal hier anhören, genießen und einfach chillen. Und nun eine weitere Spieleserie, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, und zwar Monster Hunter. Monster Hunter ist eine der wohl großartigsten und meines Erachtens besten Spielereihe, die Capcom je rausgebracht hat. Unglaublich gut, bei uns relativ Nische eigentlich. Und es geht eigentlich darum, dass du du jagst halt große Monster, machst aus diesen Monster, aus ihren Einzelteilen Rüstungen, Waffen und das motiviert, um weitere größere Monster zu jagen und bessere Waffen zu machen. Es ist halt absolut herrlich und ich freue mich persönlich tierisch auf nächstes Jahr, denn nächstes Jahr kommt nämlich Monster Hunter World raus. Oh, das erste mega exklusiv neu überarbeitete Monster Hunter. Ich kann es kaum erwarten. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die es auch kaum erwarten können, es endlich zu spielen. Aber jetzt spiele ich euch erstmal das Main Theme aus Monster Hunter Portable Third. Meines Erachtens einem bis jetzt der besten Teile. Komponiert wurde dieses Stück übrigens von Masato Kuroda. Und derjenige hat einen absolut großartigen Job gemacht, dieses epische Feeling einfach reinzubringen in so eine Monsterjagd. Einfach mal anhören und danach hoffentlich Lust bekommen auf dieses Spiel. Einem der wohl für mich großartigsten Intros zu einem Spiel, was ich selber nicht sonderlich lange gespielt habe, und zwar Morrowind. Ich persönlich bin erst mit Skyrim richtig in die Elder Scrolls-Reihe eingestiegen, aber Morrowind, ich weiß, es hat viele Fans, das respektiere ich, es ist bestimmt richtig nice, aber mich hat es irgendwie nicht so gepackt. Vielleicht würde ich es mir nochmal anschauen. Ich meine, ich wette mit euch, ich habe es auf irgendeiner Heft-CD in der Gold-Version. Das war damals, glaube ich, wurde damals wirklich öfters rausgegeben. Komponiert wurde dieses Stück übrigens von Jeremy Soule. Und das ist, du hast dieses richtige, also wenn du dieses Theme hörst, hast du richtig Bock, in diese Welt einzutauchen und großartige Adventures zu erleben. Ohne Umschweife, hier nun das Intro aus Morrowind. Thank you. Wenn man mich fragt, welches mein Lieblingsadventure ist, bekommt man von mir instant die Antwort Grim Fandango. Denn die Geschichte, die Charaktere und natürlich auch die Musik in diesem Spiel sind für mich einfach nur absolute Spitze. Komponiert wurde der Soundtrack übrigens von Peter McConnell und daraus spiele ich euch jetzt Compañeros. Das ist ein Titel, der am Tag der Toten läuft, aber relativ Anfang am Spiel. Also er läuft im Hintergrund, aber ist dennoch richtig schön einprägsam und trägt wunderbar zur Atmosphäre bei. Viel Spaß! Kommen wir nun zu einem Klassiker, und zwar Diablo 1. Ich meine, es ist Diablo. Jeder von uns hat schon mal an irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens Diablo gespielt. Und naja, es ist halt, der Soundtrack ist großartig, die Atmosphäre ist richtig, richtig gut. Es ist halt eines der besten Hack-and-Slay-Spiele, die es auf dieser Welt gibt. Produziert und komponiert wurde der Soundtrack übrigens von Matt Ullman. Daraus spiele ich euch jetzt nicht das normale Intro, sondern das meines Erachtens viel, viel bessere Intro aus Tristram. Und mit den Worten von Deckard Cain, stay a while and listen. Thank you. Erinnert ihr euch eigentlich noch an die absolut großartige Strategiespielreihe Command & Conquer Alarmstufe Rot? Ich auf jeden Fall. Es ist schade, dass es nichts mehr dazu gibt. Also eigentlich, ich glaube, es wird überhaupt kein Command & Conquer mehr geben. Ich glaube, die Serie ist ziemlich tot, was ziemlich schade ist. Weil ich persönlich hatte ziemlich viel Spaß damit. Vor allem mit Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot 2 war übrigens der erste Teil, den ich tatsächlich gespielt habe. Und das war mein Einstieg in diese Spielereihe. Ich finde die Spielereihe großartig. Und es hat meines Erachtens das wohl beste Intro aller Zeiten. Produziert wurde es von Frank Klepecki. Und jetzt spiele ich euch einfach mal den Hellmarsch 2 aus Alarmstufe Rot 2. Wenn man an Piratenspiele denkt, denken viele vermutlich an das gute alte Sid Meier's Pirates oder das Remake von Sid Meier's Pirates, was auch sehr, sehr gut war, oder an die Monkey Island-Reihe. Ich persönlich aber finde das Assassin's Creed Black Flag eines der wohl großartigsten und besten Piratenspiele dort draußen ist, die es zu finden gibt. Eines der geilsten Parts übrigens an diesem Spiel war das Finden der Seeshanties, die dann von deiner Crew auf deinem Boot, während du über die See gesegelt bist, gesungen wurden. Und das Lied Leave Her Johnny ist übrigens ein alter Klassiker, ist ein altes Seemannslied, aber dies wurde hier interpretiert von Sean Dagger. Und absolut großartiges Lied, bleibt mir bis heute Erinnerung. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, habe ich irgendwie Bock, raus auf See zu fahren und anderen Leuten ihre Schiffe wegzunehmen. I thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her. Tomorrow ye will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Oh, the wind was foul and the sea ran high. Leave her, Johnny, leave her. She shipped it green and none went by, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. I hate to sail on this rotten tub. Leave her, Johnny, leave her. No grog allowed and rotten grub, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. We swear by our oath for want of more. Leave her, Johnny, leave her. But now we're through, so we'll go on shore, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Kennt ihr eigentlich die polnische Folkband Percival Schuppenbach? Mir waren die auch unbekannt bis zu dem Zeitpunkt, als The Witcher 3 Wild Hunt rauskam. Denn die Jungs und Mädels haben nämlich den absolut großartigen Soundtrack zu dem absolut großartigen The Witcher 3 beigetragen. Und daraus spiele ich euch jetzt meinen persönlichen Lieblingssong, und zwar Silver for Monsters. Es gibt keinen besseren Song, um mit Geralt Monster niederzumetzeln. Oh, Und damit kommen wir zum Schluss unseres kleinen Musikpodcasts. Aber einen Titel habe ich noch für euch, und zwar von Shoji Meguro, Last Surprise, aus dem Persona 5 Soundtrack, dem wohl besten und großartigsten JRPG, das man für Geld heutzutage finden kann. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Don't you know what you're starting? You sure we got the clue how bad this we go? Don't you know no more art? And as you look to the horizon, not a cloud, but then stormy weather's go too cold. Seems like it creeps up out of nowhere, all around you is not what you foretold. You never see it coming. It's coming. You see that my mind.